Ciao. Oh, oh, ciao, ciao Bella. Hallo. Oh, hallo, heute die italienische Spezialfolge. Ja, servus Leute. Ciao ragazzi. Woche 3 ohne Mensa. Mhm. Still going strong. Ja, diesmal ging es schneller rum. Diesmal ging es schneller rum, die Woche. Mhm. Man gewöhnt sich langsam dran. Man gewöhnt sich langsam dran, das ist traurig, aber wahr, ja. Aber wir haben uns heute natürlich, wie schon angekündigt, das große Bolo-Kochen gemacht. Bolo-Off oder Bolo-Battle. Bolo-Battle. Ja, jeder von uns hat quasi eine eigene vegane Bolognese gekocht. Es war nicht unbedingt die Vorgabe, dass sie so schmecken muss wie in der Mensa, aber sie sollten natürlich gut schmecken. Wir haben gerade gegessen, die Wertungen wurden schon gemacht, sie sind quasi auch schon draußen. Ja. Und aber wir werden jetzt natürlich noch ein bisschen besprechen, was wir so von den Bolos der anderen gehalten haben. Aber vielleicht müssen wir erstmal die Wertung natürlich droppen. Du meinst die Podestplätze? Die Podestplätze, genau. Also, ja. Ich weiß nicht, will das jemand übernehmen? Ich habe da einen schlechten Stand gehabt. Ja, dann mache ich das mal. Ja, okay. Auf dem dritten Platz Felix. Hi, das bin ich. Auf dem zweiten Platz Felix. Das ist der andere. Und ich habe die Ehre, den ersten Platz zu belegen. Dafür ein herzliches Dankeschön an die Wertenden. Ja. Das ist ja lecker. Das wurde auf jeden Fall honoriert vorher, auch mit diversen musikalischen Einlagen und Parolen und so weiter. Parolen? Aber, ja. Es war noch Kritik. Es war noch Kritik unter uns. Also lass uns doch direkt mal mit Platz 1 anfangen, oder? Okay. Besprechen wir mal Platz 1. Ja. Also, was habe ich mir aufgeschrieben? Also ich fand vor allem, sie war sehr fruchtig, fand ich gut. Mhm. Frisch geschmeckt, Tomaten, lastig. Mhm. Ja, Tomaten. Sicherlich auch liegt an frischen Tomaten. Ich glaube, ich muss nur kurz einhaken, vielleicht ist es für die Zuhörer und Zuhörerinnen ganz gut, wenn du kurz Revue passieren lässt, was da drin war. Wie oder? Ich das gemacht habe. Also, wenn du frisch, das kann man ja sonst nicht zuordnen. Kann man, ja. Außerdem muss man vielleicht auch noch sagen, dass die Wertung so zustande gekommen ist, dass wir uns selbst nicht bewertet haben. Ja. Ja, und eine vierte Person. Und eine vierte Person. Die scheinbar neutral war. Aber doch in gewissen Verhältnissen zu gewissen Gewinnerpositionen hier steht. Also das heißt, jetzt? Jetzt hätte ich mir das nochmal überlegt. Das war klar, dass Also ich bin selber wahrscheinlich mit am meisten überrascht. Ich hatte mich selber nicht auf Platz 1 gesehen, muss ich auch sagen. Aber jetzt kommen wir dazu, wie ich es angestellt habe. Und zwar war ja so die Vorgabe, wir haben gesagt, wir machen eine Soja-Bolognese. Eine vegane Bolognese. Vegane Bolognese war die Vorgabe, okay. Man hätte auch ohne Soja machen können. Man hätte es auch ohne Soja machen können. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Du und ich, wir haben es ja beide mit Tofu gemacht, was im Entferntesten ja natürlich auch Soja ist. Richtig, ja. Jedenfalls habe ich den... Da darf ich, glaube ich, einfach mal auch die Brand sagen. Das ist der Typhoon Tofu aus dem Alnatura. Ja. Die Tofu Rosso Version. Gute Brand auch. Aus Freiburg. Gute Brand, ja, Support auf jeden Support Fall. Support your local das ist mein Tofu Dealer. Genau, also den Tofu Rosso habe ich mal angefangen, den zu benutzen, weil ich dachte, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee für etwaige Tomaten-based Soßen auch so ein Tofu Rosso dann zu verwenden. Also nehme ich für Bolo und nehme ich für Chili con Carne, wenn ich das, also Sin Carne in dem Fall. Genau, dann eine ganz normale Tomatensoße. Aber was heißt eine ganz normale Tomatensoße? Ja, also ich meine gestückelte Tomaten, passierte Tomaten, ganze Tomaten, gestückelte Tomaten. Ja. Im Saft. Ja? Im eigenen Saft. Im eigenen Saft. Mit Kräutern oder Natur? Ohne Kräuter, die habe ich dann selber dann noch. Ich habe dann italienische Kräuter verwendet. Mhm. Also so eine Mischung einfach. Mhm. Genau. Und am Schluss eben, ich habe sie gestern gekocht und habe sie heute nochmal, als ich sie dann sozusagen nochmal angeheizt habe für euch, habe ich nochmal frische kleine Cherry-Tomaten. Cherry sind es nicht, aber so okay. die nächstgrößeren. So ich habe mich nämlich schon gefragt, warum waren die nicht verkocht? Ja, eben, weil ich die heute nochmal reingepoppt habe. Sneaky! Naja. Okay. Und ja, Sellerie und Karotten. als. Ja, die schmeckt. Aber Staudensellerie, ne? Staudensellerie, ja. Ich dachte auch, also da habe ich dann schon, das mache ich normalerweise nicht. Ich habe dann da schon auch an die Mensa-Komponente gedacht, muss ich sagen. Okay. Normalerweise machst du keinen Sellerie rein. Nee. Ist fair. Echt? Ja. Da habe ich dann, also ich habe das Zwiebel-Knoblauch angebraten, dann die Karotten-Sellerie dazu, ein bisschen später. Dann habe ich es mit einem guten Spätburgunder abgelöscht, der da oben, genau. und dann kam, nee, halt, stopp, nee, der Tofu, der war davor noch drin, genau. Und dann habe ich es abgelöscht. Mhm. Also ich wollte ein bisschen so den Tofu auch anbraten, aber. Der hat sehr schnell auch dann den ganzen Wein aufgezogen und da war ich noch ein bisschen besorgt, dass das vielleicht nichts wird, aber dann habe ich die Tomatensauce dazugegeben und einfach ein bisschen geköchelt, abgestellt, abkühlen lassen und heute nochmal heiß gemacht und so war das. Ja, also ich muss sagen, es war sehr lecker. Wie gesagt, fruchtig, tomatig, frisch war das Positive, was mir aufgefallen ist. Ein bisschen negativ ist mir, das war doch ein bisschen sehr säurelastig dann auch dadurch. Ja. Mir ist ja klar, so eine Tomate hat ja auch viel Säure. Und dadurch war es dann schon bisschen sauer. Ist mir selber auch aufgefallen. Ja. Ja. Aber also war absolut noch im Rahmen. Gemüsebrühe hast du auch drin gehabt, oder? Nein. Nicht? Nein. Ah, okay. Ich hätte jetzt fast gedacht, da war Gemüsebrühe drin. War es nicht. Wollte ich. Also wie gesagt, normalerweise arbeite ich damit gern, aber ich habe befürchtet, dass ich da wegen der zu hohen Salzkonzentration in der Kritik stehen könnte und habe deswegen gedacht, der Tofu hat schon ein bisschen Salz, ich bleib mal weg. Habe dann beim Abschmecken gemerkt, da doch ein bisschen fehlt, also habe ich einfach normal nachgesalzen, aber Gemüsebrühe war keine dabei. Okay. Auch kein Tomatenmark. Auch nicht. Kein Tomatenmark? Nee, weil wie gesagt, der Rotwein, mit dem ich abgelöscht habe, der ist so schnell mit dem Tofu eins geworden. Eine Symbiose. Da hätte ich jetzt auch nicht wirklich noch andicken müssen. Okay. Ja. Ich fand auch, also das, es kam am nächsten dem Hackfleisch die Konsistenz nahe, fand ich. Also es war sehr körnig. Und die Optik auch, oder? Die Optik auch, ja. Also der Tofu hat sich sehr gut aufgelöst. Ja. Also je nachdem, es gibt ja auch also diese, ja, grobe Hackfleisch, die mag ich nicht so gerne. Ich bin auch so einer, der hackt richtig klein an. Ja, okay. Richtig fein. Hat es mir meine Mama beigebracht. So. Schön mit dem Holzding so fein drücken, genau. Auch beim Hackfleisch auch so klein, genau. Das ist ganz, ganz fein. Richtig. Ja. Das ist die alte Schule. Genau. Dann würde ich sagen. Oder hast du noch was zu sagen? Also genau, ich habe mich noch nicht zu Wort gesagt. Nee. Ich höre mir das an und ergänze es jetzt einfach. Das mit dem fein gehackten oder sehr stark zerstoßenen Tofu würde ich jetzt eher kritisieren. Also mir war das ein Tick zu grieselig. Mhm. Das war ein bisschen zu viel und ich hätte es mir noch ein bisschen mehr angebraten gewünscht. Also es war eher so die Tofu-Konsistenz, wahrscheinlich auch, weil der Wein das aufgesaugt oder aufgesogen hat. Ja. Ich hab's versucht, Phil. I tried! Aber ich meine, du hast ja trotzdem gewonnen, aber bei mir hätte es nicht gewonnen. Oh, okay. Aber ich möchte nur kurz zum. Ich habe auch muss ich mein Ranking doch nochmal überdenken. Ich habe positive Sachen auch aufgeschrieben. Also zum Beispiel habe ich mit Geruch angefangen und das fand ich schon sehr tomatig. Also wahrscheinlich die Cocktailtomaten haben da ihren Teil zu beigetragen. Und zwar auch eine gute Würze, die ich da rausriechen konnte. Mir hat es gefallen, dass das Gemüse klar erkennbar war. Man hat die Karottenstückchen gesehen, die Sellerie, dann eben die großen Cocktailtomaten. Das war ein Ausrufezeichen. Das war schon so eine Komponente, wo ich gedacht habe, ja, frisch. Mhm. Ich hätte mir ein bisschen mehr Soße gewünscht noch. Es war dann doch fast einen Tick zu trocken. Das ist ja eine harte Kritik. Aber nicht das zu weit. Soße Andi. Also das habe ich zu eingekocht, meinst du? Vielleicht, ja. Okay. Oder das kann sein. Oder das Nudelsoßenverhältnis war halt nicht ganz gepasst. Ich weiß es nicht genau. Aber du hast auch die zweite Runde geskippt, muss man dazu sagen. Also wir haben die erste Runde haben wir quasi mit Spaghetti probiert. Quasi ja, richtig. Angerichtet, wie man es halt isst, Spaghetti Bolognese. Und dann gab es noch eine zweite Tasting-Runde und da wurde quasi nur die Soße probiert, im direkten Vergleich. Mhm. Und der Fee war sich schon so sicher, dass er einfach die zweite Runde geskippt hat. Aber es ist ja auch okay. Ja, ich habe da einige Komponenten so aufgeschrieben, wo ich gedacht habe, das ist es. Warum das, aber ich das eine besser finde als das andere. Und deshalb, ich hätte mir noch ein bisschen, also vom von, ich habe mir nur ein bisschen so eine leichte Schärfe, ein bisschen mehr Pfiff gewünscht. Okay. Kritik. Aber das ist wirklich, also das ist eine Kritik auf sehr hohem Niveau. Ich meine, das war ein 4 bis 5 Sterne Bolus, die wir heute Abend. 4 bis 5. Sterne. Sterne. Ja, nee, das würde ich schon auch sagen, dass hier insgesamt auf hohem Niveau gewertet und kritisiert wird natürlich. Genau. Also von Platz 1 bis 3, das sind zwei Punkte, die den ersten vom dritten Platz trennen, muss man auch mal sagen. Ich meine, man hat es später keine eindeutiger gegeben, hä? Ja, weiß nicht. Schalke, Herzen der Meister irgendwann mal. Herzen der Meister? Nee, Meister der Herzen. Sorry, Conny. Okay. Ja, ey, dann lass uns doch mal zu einer ganz anderen Polo gehen, nämlich zu Platz 2, die herausgestochen hat durch ihre Einzigartigkeit. Ja, da ist also, jetzt den Boden perfekt bereit für deine Kritik. Bitte. Für meine Kritik, achso. Ja, die war tatsächlich nämlich komplett anders als, ich sag mal, jetzt am meisten unterschieden von den beiden, wo wir, die wir unsere gemacht haben. Absolut. Weil sie war natürlich mit Soja-Geschnetzeltem gemacht, ne? Mhm. Das heißt, die Stücke waren sehr groß. Also es war so eher so wie so ein Hähnchenbrustfilet, wenn man das in Streifen schneidet. Und dann so in der Tomatensauce drin. Was ich aber mag, also ich finde das nicht schlecht tatsächlich. Mhm. Die Frage ist natürlich, ist das eine Bolo? Das ist eine faire Kritik. Ja. Habe ich bei mir auch aufgeschrieben. Ich habe bei mir aufgeschrieben, ich fand sie lecker und den Rosmarin hat man deutlich geschmeckt. Auf jeden Fall und sehr würzig, so wie der Würzige das natürlich auch macht. Aber auch gedacht, das ist ein bisschen wie eine richtig leckere Napoli mit Geschnetzeltem, mit Soja-Geschnetzeltem. Ja. Also eine Bolo war es in dem Sinne streng genommen nicht wirklich. Ja. Ich habe aber, dass sie auch, also ich hatte die. Soll ich mal kurz sagen, wie ich es gemacht habe oder so? Ja, es gibt, gerne. Ich weiß es nicht. Nee, jetzt machen wir das. Mach das, sag das. Mach das. Okay, dann sage ich noch kurz. Du hast weil keinen Sellerie mit Tofu gearbeitet. Ich habe keinen Sellerie reingemacht. Das habe ich. Klassisch Zwiebeln, Knoblauch angedünst. Und ich habe diese Tofu-Schnetzel halt in quasi. Ich habe mit Gemüsebrühe gearbeitet tatsächlich, aber die habe ich. Was für also ich habe Gemüsebrühe genommen. Oh, ich weiß nicht. Ich habe die nämlich in so einem braunen Glas und da ist kein Label mehr drauf. Okay. Aber das ist ein bisschen tragisch, weil. Ich habe nämlich Paprika edelsüß reingemacht, Tomatenmark, bisschen Koriander und ganz bisschen Chili auch. Ich wollte so eine leichte Schärfe reinhaben und das habe ich quasi gemischt, alles diesen Sud sozusagen und dann über diese trockenen Schnetzel und dann habe ich die noch in diesem Sud eine Weile gekocht. Okay, das heißt, sie ist nicht nur optisch, sondern auch inhaltsmäßig eine sehr unkonventionelle Bolo gewesen. Koriander, ja, so. Kein Sellerie und keine. Aber ich meine, Karotten drin? Karotten waren drin. Ja. Aber auch nicht viel, ne? Ich habe die wieder rausgeschüttet. Die Karotten wurden, habe ich noch geraspelt. Deshalb waren die relativ unsichtbar sozusagen. Okay, ja, das war tatsächlich auch, was ich mir als Kritik aufgeschrieben habe, mir hat ein bisschen das Gemüse gefehlt. Ja, das war ein bisschen aus dem Affekt gehandelt, weil ich habe gedacht, scheiße, ich musste die Karotten reinmachen, dann raspel ich die jetzt kurz. Nee. Also bevor ich angefangen habe anzubraten. Ja, ich habe so ein bisschen rumgesucht, was da drin ist und ich habe tatsächlich halt nur die Sojaschnetzel und die Tomatensoße so ein bisschen ausfindig machen können. Also wenn ich mit der Bolo aufgewachsen bin, ist da relativ wenig Gemüse. So? Karotten waren drin, also aber Sellerie war bei mir. Ich finde, Bolo muss schon eigentlich, sag mal 50%, nee, warte mal, das wird jetzt schwierig. 30% Gemüse, 30% Soße, 30% Fleisch oder Soja. Bei mir zu Hause war es immer meistens Fleisch mit Soße. Ja, so. Also bei mir zu Hause gab es auch nie Karotte drin tatsächlich und Sellerie auch nicht. Das heißt, das sind auch Sachen, die ich von Natur aus selber noch nie reingemacht habe. Habe es jetzt für heute gemacht. Ah. Aber machst du es, wenn du dir selber eine machst dann rein? Karotte vielleicht, aber Sellerie habe ich noch nie gemacht. Ach wirklich? Das habe ich jetzt gemacht. Aber das, ja. Und das glaube ich auch, war die säuerliche Komponente. Nee, Sellerie aber ist nicht sauer. Was war das dann? Das sind Tomaten, die frischen Tomaten. Tomate hat Zeug. Okay, weil ich habe selber, bei mir habe ich das auch bemerkt. Nee. Das waren die frischen Tomaten. Also, okay. Ziemlich sicher. Also, Sellerie hat gar keine Säure. Okay. Das ist eher so, gibt eher so einen erdigen. Okay. Weil ich fand so vom Grundtaste her, fand ich deine sehr tomatig. Ja, ich habe auch schon mit sehr viel Tomatensauce gearbeitet. Aber das wollte ich auch ein bisschen. Du hast nur mit passierten Tomaten gearbeitet. Nee, ich habe eine Dose gestückelt auch reingemacht. Aber echt? Schon mehr passierte. Schon deutlich mehr passierte. Okay, mehr passierte, ja. Das war so ein bisschen eigentlich mein Hauptkritikpunkt. Ich bin kein Fan von passierter Tomatensauce. Okay. Oh, was mir jetzt gerade einfällt? Was? Hast du Balsamico reingemacht? Nee. Okay. Ich habe einen Schuss Balsamico drin gehabt. Ja. Ah, okay. Das ist auch Säure. Ist auch Säure, ja. Aber das, vielleicht war es ein bisschen zu viel. Ja. Kann sein. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, dass man das Sojaschnetz dann gut scharf anbrät. Weil nicht mit den Zwiebeln und dem Knoblauch so ein bisschen so drum dünsten, sondern das dünnst machen, du dann separat, extra scharf anbraten, und dann dazu und dann mit Rotwein ablöschen, dann passierte Tomaten und gestückelte, wie man das gerne hätte, und dann nochmal Gewürz abschmecken. Also und scharf anbraten mit wenig Öl. So, also man braucht halt so eine Pfanne, wo es dann nicht so anbappt. Ja, aber dieses Anbappen, wenn du dann das ablöschst, dann das löst sich. Aber ich habe es quasi in eine Pfanne gemacht und dann das in den Topf sozusagen. Okay. Umgelernt. Ja, es gibt, ich mache es immer. Also, ich sag mal, die Sojaschnitzel, die waren sehr Mensa-Original. Ja, die hätten auch im Gyros sein können. Die hätten auch im Gyros sein können. Im Gyros schmeckt es nicht so lecker. Also doch, finde ich schon. Ich weiß noch, letztes Mal, als du die gegessen hast und dein Gesichtsausdruck werde ich so schnell nicht vergessen. Das war der pure Horror. Echt? Ja, das stimmt. Das war der pure Horror. Dann sagen wir mal, früher das Gyros. Früher fand ich das super lecker, war es auch mal, glaube ich. Und das kam da schon sehr nah ran. Ja, das ist mir auch danach aufgefallen. Also ich meine, die Schnetzel, da hieß es dann oft, die nehmen die zwei- bis dreifache Größe an. Das habe ich nicht so ganz berücksichtigt. Also soll ich die noch zerschneiden oder nicht? Dann dachte ich so, komm, Geschmack ist eigentlich geil, aber es ist nicht so eine richtige Bolo. Aber meine Variation. Ja, sozusagen. Also ich fand es war sehr, sehr soßig auf jeden Fall. Die soßigste Bolo auf jeden Fall. Also unsere beide, die war eher stückig. Mhm. Und wie eine Bolo eigentlich auch ist. Deine war ja soßig. Wie gesagt, eine leckere Napoli mit Sojageschnitzeltem. Aber hat mich trotzdem nicht davon abgehalten, nicht auf die 1 zu wählen, weil es mir einfach richtig gut geschmeckt hat, muss ich sagen. Dann habe ich auch alles andere ich dann da hinten angestellt. Wirklich, ich hätte dich auch... Ja. Gut, also... Okay, ja. Gut. Unsere Nummer 2. Undankbarer Sack. Ja. Gut, jetzt, weil das war nämlich mein Verbindungsstück eigentlich. Komm. Von meiner, die Reihenfolge, in der wir das Ganze getastet haben, wurde übrigens zufällig ausgelost. Mhm. Per Würfel. Die erste, die wir gegessen haben, war die von Fee. Ja. Dann deine, Felix, und meine zum Schluss. Und als wir deine gegessen haben, Felix, habe ich auch gedacht, im Vergleich zu der vorherigen sieht die mal aus wie eine Bolo. Auf jeden Fall. Auch sehr würzig, den Rosmarin auch rausgeschmeckt, da hast du auch drin gehabt, gell? Ja. Hatte ich tatsächlich bei dir was. Aber nicht so viel. Sehr deutlich, also nicht so viel. Aber doch habe ich auf jeden Fall auch rausgeschmeckt. War schon ein bisschen drin, Aber dann habe ich gedacht, da ist auch irgendwie ein bisschen was Säuerliches dabei. Ja. Und hab dann hinterher, als ich meine gegessen habe, gedacht, bei mir aber irgendwie auch. Dann habe ich nicht gewusst, ob das noch da ist von davor. Ich glaube, du hast es auch gesagt, gell? Bei mir ein bisschen. Nee, du hast gesagt, bei mir ein bisschen säuerlich. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das selber gemerkt, aber bei dir war es auch so irgendwie. Ich weiß aber nicht, kannst du dir das erklären? Ich habe Zitronensaft reingemacht tatsächlich. Egal welches Gericht. Ihr wisst Bescheid, jedes Gericht muss Zitrone rein, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht. Das war mutig. Das war vielleicht den ersten Platz. Es ist richtig gut angekommen. Ja, ich schon. Ich habe es gar nicht so wahrgenommen, dass es jetzt so säurehaltig war. Okay. Ich kann verraten, ich habe mal bei der Jury auf den Zettel gespickelt, nachdem das Urteil gefällt wurde. Und habe da auch gelesen, dass es das asiatisch so rüberkam dann tatsächlich. Okay. Es kann sein, dass das... Ja, ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen... über die Stränge geschlagen, über die Stränge einer klassischen Bolo. Ich habe auch ein bisschen Kreuzkümmel reingemacht. Oh, ja. Und Fenchel habe ich reingemacht. Ja, stimmt. Der Fenchel, doch, jetzt macht Sinn, ja. Aber ich wäre nie drauf gekommen. Ich habe sowas geschmeckt und konnte nicht mehr zuordnen, wie es heißt. Ja. Aber jetzt, wo du es sagst... Ich habe noch so Fenchelsaat reingemacht und ein ganz kleines bisschen Kreuzkümmel. Ah, ja. Und Zitronensaft, das waren so das... Ja... Die Specials, die ich noch reingemacht habe, wo ich gedacht habe. Gut. Ein Punkt, den ich noch sagen kann, war, dass, das habe ich am Anfang gedacht, dass es vielleicht in deinem Vorteil sich auswirken könnte, dass du die Nudeln vorher schon hast ziehen lassen, bis in deiner Soße. Ich glaube aber, dass es im Endeffekt nicht so wirklich zu deinem Vorteil war. War es ein Nachteil? Weil die Nudeln nicht mal al dente waren. Okay. Wenn man das mit der Soße zusammengetastet hat, war es ein bisschen verkochte Nudeln. Okay. Und das wirkt sich so ein bisschen aufs Gesamturteil aus. Ja, okay, weil hast du es dann zu früh reingemacht? Ich glaube, das kann ich, also das kann man nicht so ganz wirklich voneinander dann trennen. Wenn man dann die Soße nur pur getestet hat, da wird es gar nicht ins Gewicht fallen. Aber wenn das so ein Test aus beiden Komponenten war, ich meine, ich habe ja den Pur-Test nicht mitgemacht, ja, und habe das ja trotzdem als sehr gut empfunden. Sozusagen. Ja, das, also ich ja, meine, das ist ja eine persönliche dementsprechend. Ja. Ja, mein erster Eindruck. Deswegen die Fetzen im Mensa-Podcast. Gerochen habe, war, dass es eher so in Richtung Arrabbiata geht. Also ich habe erst so eine Schärfe rausgerochen. Ja. So eine, und das fand ich sehr angenehm. Dann habe ich probiert und dann war die auch im Geschmack so leicht, so ganz latent vorhanden. Das habe ich jetzt hier sehr als positiv gewertet. Insgesamt war, da habe ich mir überlegt, ob das wirklich eine richtige Formulierung ist, aber ich nenne sie jetzt trotzdem. Ich habe mundgerecht aufgeschrieben. Es war angenehm zu essen. Mundgerecht? Ja, es war alles so klein, aber dann auch ein Tick teilweise zu klein, weil ich konnte nicht identifizieren, Okay. Das ein kleiner Fauxpas passiert, weil ich ja das Gemüse quasi nicht identifizieren konnte. Haben wir in die Runde gefragt, ob es Zucchini war, und dann war das mit dem klaren Nein beantwortet. Und das war es dann nicht. Also das, nee, war, es waren nur Karotte und Sellerie, aber Knollensellerie. Also kein Staudensellerie. Okay. Und ich habe es extra so klein geschnitten. Normalerweise schneide ich es nie so klein, wenn ich mir das selber mache. Ich ja klar, ich habe voll Aufwand. Aber ich wollte an die Mensa, die machen sich da, ist da auch immer sehr klein. Aber machen die nicht immer Staudensellerie rein? Ja, die machen Staudensellerie rein, ja. Aber ich finde, ich immer, oder? Bin mir jetzt auch gerade nicht mehr ganz sicher. Also durch fast einen Finger zumindest ins Feuer legen, das dein Finger, das ist richtig überzeugend. Ja, okay, geh mal. Sorry. Aber ich finde, man erkennt da das Gemüse nie so richtig. Also man muss schon genau hingucken. Das ist schon immer sehr fein geschnitten. Und ich meine, aus so einer geschmackstheoretischen Sichtweise ist ja, je feiner, desto besser. Weißt du, so eine fein aufgeschnittene Salami schmeckt viel geiler als so ein Brockensalami. Das stimmt, aber einfach, weil viel mehr Luft rankommt. Und dass das Auge das mit isst und wenn das so eine schöne orange Karotte rausblitzt. Ja, will man das? Ich wollte mal so eine richtige, okay, Mensa-Bolo, wo man so nicht so, ja, die Karotte rausblitzen sieht. Aber ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ich habe es sehr klein geschnitten, ja. Definitiv. Ja. Auch beim Tofu, das hat mir gut gefallen. Der war nicht so, also es war, glaube ich, Räuchertofu. Ja. Und es hat jetzt nicht so krass räuchermäßig geschmeckt. Auch so von der Größe der Stücke war voll gut. Ich fand es nur, hätte ein bisschen krosser auch sein können. Ich weiß nicht, vielleicht okay, hat ich das Tofu ich so angebracht, dass er das schnell, ja, irgendwie die Flüssigkeit raussaugt oder so. Separat angebraten. Mhm. Also erst dann nur Tofu angebraten, dann Tofu raus aus der Pfanne, dann Zwiebel, Knoblauch und den ganzen Spaß. Mhm. Ja. Recht angebraten, ja. Ja. Also es hat mir schon noch geschmeckt, dass angebraten war, aber irgendwie, weiß nicht, vielleicht der Tofu da. Weiß nicht, ich mag das sehr, wie gesagt, gern knusprig. Auch noch, ja. Ja, dementsprechend war dann, ja, war das meine Wertung eben. Hat die dann so beeinflusst und dann war das Gesamtkonzept irgendwie stimmig. Schön. Ja. Dann haben wir das durch, oder? Hat auch jeder. Ja, haben wir bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Bolo aber Battle. Aber es war sehr lecker, also ich meine. Dann. Ich kann es nur empfehlen, mal nachzukochen. Und euch an unseren, ja, Rezept. Genau, ja. Drei Bolos nacheinander. Tieren. Könnt ihr euch das aussuchen? Ja, es war auf jeden Fall krass, wie unterschiedlich doch alle geschmeckt haben. Ja. Also. Auch welche Gewürzpräferenzen da im Spiel sind. Ja, schon. Man hat schon deutliche Unterschiede geschmeckt, auf jeden Fall. Mhm. Ja, gut. Dann, nachdem wir jetzt so viele Bewertungen hier uns reingezogen haben, würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit Bewertungen. Geile Überleitung. Denn heute haben wir uns überlegt, wir checken mal die Google-Bewertungen der Mensa Rempartstraße ab. Ich bin ja ein riesen Fan von so Google-Bewertungen. Ich lese das immer gerne, weil ich finde, da tummelt sich so einiges, was man sonst im Leben vielleicht nicht mitkriegt. Also so hobbymäßig. Hä? So Google-Bewertungen lesen. Ja, ich lese es immer gerne. Auch wenn du jetzt nicht irgendwie denkst, Ich wollte da und da mal hin zum Essen. Nee, ich lese es auch so präventiv auch so. Einfach mal. Also, wenn man langweilig ist, denke ich so, ich guck mal Google Maps, mach einfach mal Google Maps auf und lese Google-Bewertung von irgendwelchen Läden. Von irgendwelchen. In Freiburg. Ja, schon Sachen, wo ich kenne meistens. Ja, aber wo man dann so denkt, da könnte ich mal gucken, was schreiben die Leute dazu. Und ich bin auch selber schon aktiver Google-Bewerter. Also ich habe schon bestimmt so ich hab 30 Rezessionen oder so abgegeben. Aber so ehrliche? So ehrliche? Ja, klar. Also, so auch nachvollziehbar sozusagen. Ja, manche schreiben ja nur einfach so, was um ihren Frust abzulassen. Nee, schon, ich schon. Aber tatsächlich schreibe ich schon meistens Google-Wertung, wenn ich Frust abzulassen habe. Oh, weil das ist das Ventil. Personal weiß, traue ich mich natürlich nicht so, den Leuten das ins Gesicht zu sagen und dann schön hinterrücks die Google-Bewertung einen Stern reingedrückt. Ja, deswegen frage ich mich auch so, was denn das für ein, jetzt weiß ich's. Ja, yeah, yeah. Nee, aber ich vor allem, also das wundert mich eher weniger, mir wundern dann die Leute, die dann irgendwie so das dann auf Google so, die dann so 5 Sterne und dann so einen halben Roman schreiben. Da frage ich mich, ob die nichts Besseres zu tun haben, als irgendwie den Dönerbesuch zu raten. Ja, aber wenn es mir richtig gut gefällt hat, gebe ich auch gerne lange 5 Sterne, also nicht lange, aber gebe ich auch 5 Sterne Bewertung und lobe auch über den Himmel raus. Also ich muss zugeben, so mit fortschreitendem Alter und auch immer mehr so Internetkäufen, die man dann so macht. Ja. Ja, guck. Also zum Beispiel. Dildo King 24.de. Das hast du jetzt gesagt. Zum Beispiel so Gitarrenseiten oder sowas, da gucke ich mir dann auch Bewertungen an und so, das hätte ich wahrscheinlich sonst auch nicht gemacht. Also ich gucke schon auch ein bisschen drauf, aber gleichzeitig finde ich das ganze Konzept ein bisschen komisch auch, weil man kann damit ja einen Laden auch komplett ruinieren, ohne dass die arg viel irgendwie falsch gemacht hätten oder so. Also muss man schon irgendwie mit Bedacht das machen. Und ich meine, wenn du jetzt irgendwie was essen willst in der Stadt, wie oft guckst du dir wirklich dann die ganze Zeit Google-Bewertungen an? Nicht die Bewertung, aber ich meine, die geben dann im Endeffekt ja auch eine Sternenzahl, die nicht ganz unerheblich ist, weil du, wenn du jetzt so spontan guckst, dann ist da so ein Restaurant, wo du denkst, okay, ich hab Bock, italienisch, gucken wir mal. Und dann siehst du da aus dem Augenwinkel, dass es 2 Sterne hat, dann überlegst du es dir, glaube ich, 2. Ja, also ich glaube, das wird schon richtig gelesen. Also Google sendet einem dann auch so Nachrichten, wie oft die eigenen Bewertungen schon gelesen wurden, tatsächlich. Um so einen Ansporn zu geben, dass du noch mehr schreibst. Okay. Und bei mir kam da irgendwie mal, deine Bewertungen wurden 60.000 Mal gelesen. 60.000 ist Fame, Alter. Was bei 30 Bewertungen oder so jetzt schon viel ist. Schon viel. Krass. Ja. Aber es heißt lesen. Also das ist nicht so, dass sie das angeben müssen, ob das hilfreich war. Nee, oder nur halt angezeigt bekommen heißt. Das heißt lesen. Das heißt, es wird gemonitored, wenn ich da drüber scroll. Welches bei dir angezeigt wird, ja klar. Wow. Natürlich. Die wissen ja alles. Wow. Also ich glaube schon ein entscheidender Faktor. Aber gut, jetzt haben wir lange hier über Bewertungen philosophiert. Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal hier in die Bewertung reingehen von der Mensa Rembrandtstraße. Ich habe hier einen User Bench. Da muss man nicht mal einen Namen zensieren, hat sich schon selber zensiert. Vor 4 Monaten hat der Mensa Rembrandtstraße 2 Sterne gegeben und er schreibt: 4 Monate. Man hat hier erstmal keine Ahnung, was man wo bekommt und wo man es bezahlt. Man stellt sich irgendwo an und weiß gar nicht, was am Ende der Schlange ausgegeben wird. Portionsgröße schwankt stark zwischen den Gerichten, trotz etwa gleichem Preis. Hatte bis jetzt immer Dünnschiss, nachdem ich da war. Die habe ich mir auch gescreenshottet. Die habe ich auch gedacht, so, was ist das für ein Depp? Das ist eine richtig gute Bewertung. Ich meine, wenn es vor 4 Monaten war, dann kann es schon mal kein Ersti sein, weil die wissen ja meistens auch nicht, wo es was gibt. Und das finde ich jetzt schon auch, also ich meine... Das ist halt so das klassische Problem, was wir, glaube ich, schon mal besprochen haben, wenn du wirklich als kompletter Neuling oder als jemand, der noch nie in der Mensa war, da reinkommst, bist du völlig überfordert. Ja, weil du weißt nicht, sagen, hey, wo geht's hin, wo gibt's hier überhaupt was? Gut, aber ich meine... Da sind irgendwelche Schlangen, das stellt man sich auch mal an und dann... Ach so! Weißt du, hast ja keine Ahnung, wo ich jetzt das und das... Aber es gibt ja den Plan... Da steht ja zum Beispiel drauf, was es gibt und wie das heißt. Es gibt den Bildschirm. So, aber wo weißt du dann, wo gibt es Essen 1 und 2? Das sieht man zum Beispiel vorne an der Treppe, da ist doch Essen 1 und 2. Nee, steht eben nicht. Steht es da? Bei Tagesgericht steht es. Bei Tagesgericht schon, aber bei Essen 1 und 2 steht nichts dran. Da musst du ja rechnen. Geht dann die Treppe hoch? Ja, schon, aber man muss schon... Okay, aber ich meine, man kann ja auch fragen und es ist ja auch kein Restaurant. Nee, absolut. Aber es ist nur ein Problem, was mir schon mal irgendwie aufgefallen ist. Aber das stimmt, ja. Ich meine... Gut, also man könnte jetzt sagen, wenn man es wirklich allen recht machen will, besseres Schlangenmanagement ist irgendwie vielleicht... Ja, oder Schilder aufstellen, wo man hingehen muss. So wie bei unserem letzten denkwürdigen historischen Mensa-Tag, wo dann steht, gibt nur noch ein Essen und es ist Dalai. Aber hatte bis jetzt immer Dünnschissen, nachdem ich da war. Das kaufe ich noch nicht ganz ab. Also, ja, schon, ich glaube, der war nur einmal. Ich glaube, der war nur einmal da. Genau, und hat wahrscheinlich, vielleicht hat er den Milchreis gegessen. Vielleicht doch. Ich glaube, also war bei welchem Essen würde man das bekommen? Weiß ich jetzt auch nicht. Also, kommt auf die Verdauung. Kommt auf Tagesform an, wenn man vorher am Abend zuvor irgendwie am Abend zuvor sich gesoffen, sechs Halbe reingestellt hat, dann hängt es vielleicht auch zusammen. Ne? Okay. Aber wie viele Sterne hat er gegeben? Zwei. Aber immerhin zwei. Also User Reka schreibt 4 Sterne vor 2 Monaten. Für Studenten okay. Was? Ich hab auch gedacht, ja, useless. useless Bewertung. Lass doch sein. Ja, lass doch sein. Was sind das für Leute? Aber die will eher, glaube ich, die Sterne geben. Die will das eher pushen und dachte, fuck, jetzt muss ich nur einen Text schreiben. Und dann dachte ich so, ja, okay, Mensa, neben der Uni, da gehen bestimmt nur Studis hin, schreibe ich halt, ja, ist für Studis okay. So. Ja, okay. Aber ja, oder vielleicht sie, oder er, oder weiß nicht, sie, keine Ahnung. Ich habe auch als... Aber ich weiß dann noch kurz zu diesem Studentending, ich finde halt auch, was heißt das für Studenten okay? Die sollen es fressen, den Scheiß, oder was? Also, was soll denn sein? Das ist so ein bisschen, löst es da raus. Ja, schon ein bisschen. Also ich meine, bei einer Metzgerei, wo es Fleisch geht, gibt es eigentlich auch nicht für Bauarbeiter okay, oder? Ja. Das wäre jetzt auch immer so Klischees. Schon, ja. Mein... Das finde ich schon frech. Ich habe da was Komisches auch noch entdeckt. Und zwar von Jochen B. Okay, aus H. Weiß ich nicht woher. Jedenfalls sagt er, Essen nicht für Kinder mit F-Ü-H-R. Also schon mal ein Trottel. Unter 16 Jahren geeignet. Verstehe ich nicht, was er damit meint. Essen nicht für Kinder unter 16 Jahren. Was sind denn Kinder unter 16 Jahren so speziell beim Essen? Verstehe ich nicht. Und vor allem, der Typ hat eine Glatze. Ja, und? Also ich weiß nicht, der ist auf jeden Fall über 16. Der ist vielleicht Vater und bringt seine Kinder dahin. Und dann... Aber wie erklärt ihr euch das, dass das Essen nicht für seine Kinder jetzt geeignet ist, wenn die unter 16 Jahre sind? Ich weiß nicht, vielleicht. Verstehe ich nicht. Weil vielleicht gab es da die Ebene mit Alkohol gekocht oder so. Ja. So, ja, da muss man ein bisschen elaborieren hier. Man kann ja nicht einfach. Das sind wieder diese. Ich glaube einfach, den Kindern hat es nicht geschmeckt und er war angepisst, weil er irgendwie dann einen scheiß Tag in der Kinderecke hatte. Und dann hat er eine YouTube-Bewertung geschrieben. Ich sag immer YouTube. Eine Google-Bewertung. Also, Jochen B., I'm sorry, aber du hast ein scheiß Leben. Wann hat er das geschrieben? Weiß nicht, das steht nicht. Vor einem Monat. Vor einem Monat. Okay, jetzt mal zu einem, der vielleicht angebracht ist. John K.L. schreibt vor 9 Monaten 2 Sterne. Viel zu lange Schlangen, die anderen Mensas sind besser organisiert. Das ist ein Punkt. Klasse, das Problem der Mensa Rempertstraße. Kann ja so schwer beurteilen. Aber ich will einen Punkt. Ja. Also nur in der Mensa Rempertstraße gibt es so abartig lange Schlangen. Ja, aber das ist halt auch der Hotspot. Der Universitätsleben, das ist im Zentrum, alles andere ist außerhalb. Aber ich glaube jetzt, das Institutsviertel hat... Ungefähr gleich viele Essen hauen die raus. Aber die haben schon Tag. Auch eine lange Schlange manchmal. Bis zur Tür. Also warte schon mal. Ja, ja. Das schon geht schon eine Treppe auch hoch und dann geht es manchmal schon auch bis zu dieser Tür vor. Ja. Aber halt, also ich war nicht so oft, aber wahrscheinlich nie so lange wie bei der Rempertstraße. Ja, aber ich habe das schon von vielen Leuten gehört, dass es in der Rempertstraße, die in andere Mensas gehen, dass es da nicht so lange Schlangen gibt. Ich meine, die zentrale Bibliothek ist halt da. Und die meisten Leute sind halt da in der Stadt. Es stimmt schon, dass die Schlangen auf jeden Fall schlimmer geworden sind, seit die UB offen hat. Ja, das hatten wir ja schon mal. Vorher war es nicht so tragisch. Ja. Das ist ein Problem auf jeden Fall. Aber ich meine, das spricht ja auch für die Mensa. Das stimmt. Sonst könnte man ja auch zu anderen diversen Restaurants oder Mittagstischen gehen in der nahen Umgebung. Ja, aber ja, es ist schwierig, irgendwie da was in der Preisklasse und in der Qualitätsklasse zu finden. Wenn Leute schreiben, die kriegen davon Dünnschiss, ich meine, dann sollen sie vielleicht lieber Schnipose irgendwo in der Kneipe oder so besser essen. Das ist besser für den Stuhl. Vielleicht, ich weiß es nicht. Okay. Ich habe auch noch einen raus. Und zwar Hanno B. vor 4 Monaten sagt, Treffpunkt an der Uni. Okay. Ich fühle mich danach immer so, als hätte ich Papier gegessen. Das macht auch keinen Sinn. Wieso denn das? Das ist so, Treffpunkt an der Uni. Yes. Das stimmt. Aber dann so... Denn der nächste Satz ist so ein bisschen non-related zum ersten. Und ich weiß nicht, was er meint, mit Papier gegessen. Was soll das sein? Das hat man mit, ja gut, dass man was isst, was ein Pergamentpapier hat er gegessen. Oh, hallo, hallo, das der ist mal nett. Der war doch da, wo es den Hetakskäse gab. Ja, ja, ja, dann würde ich sagen, alle, diese so schlechte Bewertung abgeben, die müssen mehr Mensa-Podcast hören. Weil dann wissen die, was man essen sollte und was nicht. Es ist halt so, wenn du Papier isst, dann ist ja so, du hast was gegessen, hast was im Magen, bist auch satt, aber du hast das Gefühl, das hat jetzt nicht so die Nährwerte am Start gehabt. Was ich aber in der Mensa nicht finde. Also ich finde, da hat man schon... Haben wir schon das Gefühl, man hat irgendwie was rechts gegessen. Meistens. Also ja, ich auch. Meistens. Ja, man, echt, man muss halt auch. Hier ist mein Teller fast immer leer. Echt jetzt. Ja. So. Also das heißt halt nichts, dass ich die Bänder irgendwie nicht schätze oder so. Ich esse es, weil ich mir schmeckt. Ja. Und weil ich gut erzogen bin, das auch. Okay. Aber, ich hätte noch einen langen Kommentar. Da könnte eigentlich, vielleicht ist es sogar einer von uns, hat unter einem Alias geschrieben. Ist der gut? Ja, ist gut. Ja, ja. Ich habe tatsächlich gerade gemerkt, ich lache dann immer bei den Schlechten und dann sage ich, ja, den will ich mal. Aber es ist immer dumm, dass man die Schlechten dann so eher entertainen kann. Auf jeden Fall, ja. Also Matthias V. Punkt, schrieb vor einem Jahr mit 5 Sternen: Ich erinnere mich noch an meinen ersten Besuch in der Mensa Rempertstraße, als ob es gestern war. Ich musste zwar eine ganze Weile anstehen, doch bei dem wohltuenden Geruch von frischem Essen und netten Begleitern und Begleiterinnen ist das sehr ertragbar. Ich bekam also nach circa 10 Minuten Anstehen ein saftiges MSC-Schlemmerfilet. Dazu gedünstete Kartoffeln, eine exzellente Soße und einen schmackhaften Beilagensalat. Nachdem ich diesen Geschmacksorgasmus gierig in mich hineingeschlungen hatte, gab es sogar noch kostenlosen Nachschlag. Nudeln mit Tomatensauce. Naja. Das schmeckt doch. In meinem Leben hat sich seitdem einiges geändert. Täglich gehe ich zum Speisen in die Mensa und schaffe es so stets für 45 bis 60 Minuten dem tristen Uni-Alltag zu entfliehen. Der Mensa gelingt es, mir immer wieder aufs Neue Kraft zu geben. Ich gehe mittlerweile sogar lieber in die Mensa als in die Bar. Kann ich nur zustimmen. In welche Bar? In den letzten Wochen bin ich verreist. Ich war 19 Tage nicht in Freiburg. 19 verdammt lange Tage ohne die Mensa. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das überstehen konnte. Ich weiß auch nicht, wie wir das gerade schaffen. Ich freue mich jedenfalls wie ein Schnitzel, morgen mit meinem Essenstablett vor die freundliche Kassendame zu treten, weil ich genau weiß, das wird ein Fest. Ja. Schön, den habe ich, hab ich auch gesehen, den Matthias. Okay. Da hat er wohl. Bisschen, das klingt echt ein bisschen, als hättest du das geschrieben. Das klingt ein bisschen, als ich das geschrieben habe. Ja. Ja, das habe ich auch gedacht. Das hätte auch nicht schon. Also, außer als MSC Schlemmerfilet hätte ich ausgetauscht werden müssen durch ein anderes Essen. Und ich glaube, du hättest auch exzellent richtig geschrieben. Ja, vielleicht. Vielleicht. Wenn mir der Wort ist als. Aber ist, ist die Person noch an der Uni unterwegs, oder wie? Habe ich das richtig verstanden? Ja, das weiß man nicht. Aber weil, ich meine, aus dem tristen Uni-Alltag zu fliehen. Ja. Das stimmt ja schon, oder? Ich meine, gut, kommt halt darauf an, wo er sich da rumtümmelt oder wie sich bewegt. Ja, ich meine, es ist schon, ist schon so ein bisschen so. Also es ist halt mir auch so, dass es halt so der Ankerpunkt am Park ist. Total. Auf den man hinarbeitet und von dem man wieder erfreut zurückgeht. Total, also in den tristen Uni-Alltag. So Examensvorbereitungen, wo man immer jeden Tag sein Zeug macht und es ist manchmal auch schwerfällig, weil man muss einfach ran und dann freut man sich ja halt schon mittags, wenn man weiß, ah ja, die 2-3 Leute kommen mit in die Mensa. Ah, und dann gibt es auch noch das oder das Essen, was mir richtig gut schmeckt. Ja, dann freue ich mich da richtig. Die letzte halbe Stunde vorm Mensagang ist man noch unproduktiv, wenn man sich schon so freut. Ja, ein bisschen, ja. Also mir geht es manchmal so. Dann bin dann so ganz aufgeregt. Ja, und ist immer schon schön, so eine Pause. Ja, Mensa. Und ich denke, da spricht uns Cynthia A aus dem Herzen, wenn es dann mal irgendwann vorbei sein sollte, dann bei uns, was jetzt wahrscheinlich bei uns allen nicht mehr so ganz lang dauern sollte. Habe diese Mensa geliebt, vermisse sie. 5 Sterne vor einem Jahr. Mhm. Ja, vermissen sie auch. Es wird auch nach dem Studium erst recht so sein. Ich meine, in den heutigen Zeiten schießen ja die Lieferservice aus dem Boden. Mhm. Vor allem in Zeiten, wo man quasi eingeschränkt ist ein bisschen. Deshalb ist es auch eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis der Mensa-Lieferservice kommt. Ich meine, da gibt es einen Mittagslot wahrscheinlich irgendwie zwischen 11:30 und vielleicht mal sogar noch 14:30, weil sie nicht abspülen müssen dann, sondern das Essen ist weg. Und dann holt man noch, kann man sich das einfach wohin liefern lassen in dem Radius. Ja, geil wär's schon. Wär schon geil. Ich würde es mir vorstellen. Ich meine, Kannst du mal im Park chillen. Scharfe Aselsuppe würde ich mir schon nicht lassen. Dann kommt das so. Genau. Ah, ja, und dann gibt es natürlich noch die Kommentare, die man irgendwie gar nicht checkt. Paula S. schreibt vor 2 Jahren, 5 Sterne, eine Klasse Tim. Was? Was? Tim. Eine Klasse Tim. Tim wie? Tim hat Schrubbi. Ich glaube, sie mal wollte Time schreiben, eine Klasse Time. Das macht auch genauso wenig Sinn. Das ist ja genauso furchtbar. Aber also, das Autokorrekt verstehe ich auch nicht. Eine Klasse Tim. Ja, ist nicht schlecht, ja. Ich lerne gerade, ich bin jetzt gerade so ein bisschen parallel am Gucken bin, da hier, man kann auch den Super Bowl anscheinend in der Mensa gucken. Ja, klar. Man konnte das mal jedenfalls. Ja. Es hat auf jeden Fall einer sehr gefeiert. Und meinte auch, Service war in Ordnung, bla bla. Er hätte gern die Siegerehrung noch gesehen, aber da war es irgendwie schon 5:30 Uhr morgens. Gut, ich meine, 1,5 Stunden später kommt ja schon die frische Ware ungefähr. Mhm. Wie ihr letzte Woche gelernt habt, oder vorletzte. Ah, ich sehe gerade, eine Klasse Tim, ja. Also, Tim. Verstehe ich auch nicht. Ja. Sollte man eigentlich löschen, weil es ist Spam und es hat da nichts zu suchen, finde ich. Hier auch so, hier dieser eine, da weiß ich gar nicht, der heißt, ich nehme mal HB-Männle. 1 Stern war nicht so der Hit. Punkt. Weil das ist. Ja, okay. Ich meine, wer macht sich die Mühe, so ein HB-Männle halt. Weißt du, eine Rückmeldung zu schreiben, die dann auch gar keinen inhaltlichen Wert hat. Ja. Das kann ich auch nicht so. Also, wenn ich da was meckere auf so einer Google-Wertung, dann haue ich schon auch die Punkte raus, die scheiße waren. Ja, das ist auch. Also, es ist nicht nur so ein Stern und war scheiße, sondern dann wird auch aufgezählt, was nicht gut war. Auf jeden Fall. So wie zum Beispiel es die Silvia O. Punkt gemacht hat. Scheinbar eine Original-Italienerin, denn sie hat es auf Italienisch gemacht. Zum Glück gibt es eine Google-Übersetzung. Und übersetzt von Google heißt es ungefähr so wie: Jeder sagt, dass diese Kantine gut ist, aber es ist nicht wahr. Wenn sie Italiener sind, gehen sie nicht dorthin, weil sie eine seltsame Brühe auf die Pasta erlegen. Wenn sie kein Italiener sind, werden sie wahrscheinlich denken, dass dieser Tisch gutes Essen macht. Und dass die Brühe auch gut zu Pasta passt. PS, einmal habe ich ein Haar im Salat gefunden. Oh. Es lebe das italienische Essen. Ja. Viva la cucina italiana. Ja, wahrscheinlich meint sie das Petersilienpesto. Ach, das meint sie mit Wunderbrühe. Der Hunde meint die Nachschlagsoße. Das ist Google-Übersetzung. Das heißt, Brühe heißt nicht Brühe, sondern Brühe heißt Soße oder irgendwas anderes, was sie halt meint. Aber wenn sie was Italienisches gegessen hat da und es war irgendeine seltsame Sache auf dem Essen, dann ist es sehr wahrscheinlich das Petersilienpesto. Und es kritisiert sie auch zu Recht, muss ich sagen. Das ist richtig. Ja, ich finde es ganz gut. Ja, genau. Wir sind ja auch Kartoffeln. Und wir feiern sowas, aber halt Italienerinnen nicht. Scheinbar. Ganz offensichtlich. Ja, man muss aber auch sagen, so, wenn wir hier so durchscrollen, ja, der ganz, ganz große Tenor ist, dass es eine super Mensa ist. Ne? Ja, wir können ja auch mal sagen, dass die Gesamtbewertung bei 4,2 liegt. Und das völlig zu Recht. Und dass bei über 400 Bewertungen auch eine Leistung ist, würde ich mal sagen. Nichtsdestotrotz. Sind die schlechten Bewertungen doch immer noch die lustigeren. Das ist auf jeden Fall wieder haltsam schnell. Auch auffällig oft die mit den meisten Rechtschreibfehlern tatsächlich. Mhm. Weil die sind in so einem Hass auch geschrieben. Also ja, wahrscheinlich. Zorn. Ja, wenn so, scheißegal, ich schicke das einfach ab, ist mir egal und so. Ja, das ist auch gesehen. Ja. Aber was waren das da für Bilder? Ja, da ist auch einen Stern gegeben, der Antonio Javier, die letzten 2 Namen sage ich nicht, weil das sind die Familiennamen. auch übersetzt, Linsen mit Joghurtsoße, Sterngericht, Ausrufezeichen. Was? Sterngericht? Ja. Also im Original ist es auch genau, da ist auch genau das Gleiche. Also, was heißt Sterngericht? Ich bin halt Spanisch und so ein bisschen mächtig. Und was da steht, sagt er auch. Stern. Ich glaube, der kann es einfach nicht fassen, dass Linsen mit, ich weiß nicht, was für eine Joghurtsoße. Aber ich weiß schon, manchmal gibt es ja diese. Ja. Bei der Masala Curry. Genau, Masala Curry gibt es noch so eine. So einen Gurken-Joghurt-Dip dazu, was ich okay finde. Also. Ja, der. Aber wieso gibt der denn einen Stern? Ja, das war, glaube ich, eher. Also, entweder hat er sich beim Sterben vertippt, oder er eigentlich sagt, boah, das ist super lecker, aber ich bezweifle es, sondern es war ja ein bisschen so ironisch. Sarkastisch. Aber das gibt es tatsächlich auch oft, dass Leute so eine ganz gute Bewertung schreiben und dann einen Stern so, wo du denkst, ah, okay, vertippt. Ja, okay. Das gibt es oft mal. Ah, okay, dann sieht man vielleicht oft, sowas. Nee, ja. Sieht man wirklich oft, dass so Leute, die Bewertung, alles gut und dann einen Stern so. Okay, vertippt. Gut. Jo, würde ich sagen. Oder hast du noch ein besonderes Kommentar-Highlight? So ein Last but not least. Ich weiß nicht. Ja. Ist schon witzig, also ich meine. Das ist auch übersetzt von Moses S. Ja. Keine 2 Sterne gab es da vor 2 Jahren. Ich lese jetzt mal, das ist die deutsche Übersetzung vor und sagt, großartig, wenn lange Warteschlangen und sehr durchschnittliches Essen in einer schulkantinenartlichen Umgebung ihre Sache sind. Ich würde lieber am Rande eines Berges stecken bleiben und mein eigenes Bein essen. What? Alter, macht doch, oder? Also, eigenes Bein essen. Gut, er ist auch Moses. Ja, er ist Moses. Geile Bewertung, ja, aber so will man nicht vielleicht dann schon wieder. Wenn es so ein bisschen lustig ist, dann, dann finde ich es schon wieder gut. Mindestens schmunzeln muss ich da auch. Also, okay. Grüße an dich, Moses. Wir sind nicht da noch. Komm nochmal vorbei, bitte, und gönn dir bitte komm das, die Soja-Bolo. Ja. Vor 2 Jahren war die Welt auch noch ganz anders. Ja, die Welt war ganz anders. Da gab es noch keine Bowls. Die Frage, ist halt echt, was nach, wie wird der Speiseplan nach Corona aussehen? Gibt es da neue Gerichte? Ja, nein. Manche nutzen jetzt die Zeit, um richtig kreativ in der Küche zu werkeln und. Vielleicht, ja, Pink Sauce wird schon immer wieder konstant weiterentwickelt. Ja. Okay. Wird kanchiert und Rezeptur verfeinert. Ja, zum Beispiel. Ah ja. Gut, ja. Ja, ja. Und das Petersilienpesto, was da auf große Kritik bei manchen bei einer Person. Muss man auch dazu sagen. Obwohl ich kann es nachvollziehen auch. Ja, okay. Gut. Okay, wir bleiben gespannt und wissen nicht, wann die Mensa da aufmacht. Man weiß es tatsächlich nicht. Nee, ne? Wir wissen es nicht. Also, Bis auf Weiteres ist die Mensa geschlossen. Vielleicht bis auf Weiteres, ja. Ja, da. Aber wir bleiben geöffnet. Wir bleiben geöffnet, ja. Wir, sind immer für euch da. Ja. Auch nächste Woche wieder, wenn es heißt Pink Sauce. Der Mensa-Podcast. Ciao. Ciao, ciao.